Massenmedien vieler Länder berichteten jüngst über das historische Schreiben des verehrten Genossen Kim Jong-un an die Lehrer, Mitarbeiter und Studenten der Kim Il-sung-Universität zu ihrem 70. Gründungstag, über die Hauptaufgabe der Kim Il-sung-Universität im neuen Zeitalter der koreanischen Revolution. Darunter sind die Nachrichtenagentur TASS, der Sender Sputnik und die Internetnachrichtenagentur Westji.ru in Russland, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und die Internet-Homepages des russischen Instituts für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und des nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo.